Im Volkssicherheitsamt des Bezirkes Zagang wurde ein Gedenkstein für die revolutionären Tätigkeiten von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il unter dem Motto »Glänze ewig die unvergänglichen Sporen der Führung« errichtet. Im Bezirk Zagang suchten Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il die Volkssicherheitsämter auf und gaben sich große Mühe um die Verstärkung und Entwicklung der Volkssicherheit. Am 28. Juli fand die Enthüllungsfeier statt, an der die Mitglieder des Volkssicherheitsamtes, die Angehörigen der koreanischen Volkstruppen des Innern und die Arbeiter teilnahmen.